Kra bezweifelt die systematische Verfolgung der Uiguren durch den chinesischen Staat, lobt die chinesische Politik in Tibet, setzt sich entgegen Skeptikern in der Partei für die chinesische Firma Huawei und deren 5G-Technik ein, ließ sich bei einer Reise ins Land der Mitte Zugfahrten und Hotels bezahlen. Und einen Bekannten aus Studienzeiten, Jian Ge, holte er als seinen Mitarbeiter ins Europäische Parlament. Am 1. Oktober 2023 schaute sich T-Online in der Recherche Maximilian Kra, das Geld aus China und die Geheimdienste, den AfD-Europaabgeordneten und dessen Mitarbeiter genauer an. Recherchen von T-Online zeigen nun, dass Kra den Anstoß für ein deutsch-chinesisches Lobbynetzwerk gab. Ein enger Vertrauter orchestrierte es direkt aus Kras Abgeordnetenbüro in Brüssel und lotste Politiker in den Einparteienstaat. Zeitgleich floss über das Netzwerk Geld aus China in Richtung des Vertrauten. Es gibt Hinweise auf Verbindungen zum chinesischen Staat. Der AfD-Spitzenkandidat sagte T-Online, er sehe keine Interessenkonflikte. Sein Vertrauter äußerte sich nicht zu zentralen Fragen. Kras China-Gate. Es ist ein Politthriller, der in der jüngeren deutschen Geschichte einzigartig scheint. Die Recherche beschreibt auch die zwielichtige Tätigkeit von Jian Ge. Spätestens also seit Oktober 2023 hätten Kra und die AfD, die ihn mit 65,7% der Stimmen zum AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl gewählt hatte, gewarnt sein können. Aber Kra sah sich als Opfer einer Medienkampagne und setzte die Lobbyarbeit für China im EU-Parlament zusammen mit seinem Mitarbeiter Jian Ge fort. 2024 platzte die Bombe. Am 24. April ließ der Generalbundesanwalt Kras Mitarbeiter wegen Geheimdiensttätigkeit für China in dessen Dresdner Wohnung verhaften. Ihm wird Agententätigkeit für einen ausländischen Geheimdienst in einem besonders schweren Fall zur Last gelegt. Jian Ge war in chinesischen Oppositionsgruppen engagiert und er hat sich sogar mit dem Dalai Lama, dem im Exil lebenden Oberhaupt der Tibeter, getroffen, reiste aber gleichwohl mehrfach nach China und organisierte für seinen Chef und für Politiker aus der sächsischen Stadt Pirna Reisen dorthin. Als engagierter Aktivist, der sich mit dem Dalai Lama trifft, hätte er in China mit Schwierigkeiten rechnen müssen, doch diesen Widerspruch bemerkte Kra offenbar nicht. Nach der Verhaftung gab er sich überrascht, feuerte den Mitarbeiter, weigerte sich aber, politische Konsequenzen zu übernehmen. Die AfD-Führung um Alice Weidel und Tino Chrupalla zeigten sich entsetzt, war aber machtlos. Zwar durfte Kra auf dem Wahlkampfauftakt der AfD für die Europawahl nicht auftreten, aber er sah sich weiter als Spitzenkandidat seiner Partei. Er werde nicht in Sack und Asche gehen, sagte Kra den wartenden Journalisten am Berliner Flughafen, als er am Tag der Verhaftung seines Mitarbeiters aus Brüssel in die Hauptstadt eilte.